Dies sind die Worte, welche Mose jenseits des Jordan in der Wüste, in der Steppe, gegenüber von Suf, zwischen Paran, Tophel, Laban, Hazeroth und Dissahab zu dem ganzen Israel geredet hat. 11 Tage Eisen beträgt die Entfernung auf dem Wege nach dem Gebirge Seir vom Horeb bis Kades Barnea. Im 40. Jahre, am 1. Tage des 11. Monats verkündigte Mose den Israeliten alles, was ihm Jahwe für sie anbefohlen hatte, nachdem er den Amoriterkönig Sihon, der in Hesbon, und Og, den König von Basan, der in Astaroth wohnte, bei Edrei besiegt hatte. Jenseits des Jordan im Lande Mob unternahm es Mose, in folgender Unterweisung das Gesetz zu erläutern, indem er sprach: Jahwe, unser Gott, hat am Horeb folgendermaßen zu uns geredet: Ihr habt nun lange genug an diesem Berge verweilt. Brecht auf und zieht geradewegs nach dem Gebirge der Amoriter und zu allen ihren Nachbarn, die in der Steppe, auf dem Gebirge, in der Niederung, im Südland und an der Meeresküste wohnen, in das Land der Kanaaniter und zum Libanon bis zu dem großen Strome, dem Euphratstrom. Das Land ist euch hiermit von mir übergeben. Zieht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem Jahwe euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und nachmals ihren Nachkommen verleihen wolle. Zu eben jener Zeit sagte ich zu euch: Es fällt mir zu schwer, allein für euch Sorge zu tragen. Jahwe, euer Gott, hat euch so zahlreich gemacht, dass ihr schon jetzt den Sternen des Himmels an Menge gleichkommt. Möge Jahwe, der Gott eurer Väter, eurer Zahl noch 1000-mal so viel hinzufügen und euch segnen, wie er euch verheißen hat. Aber wie soll ich ganz allein eure Last, eure Bürde und eure Streitigkeiten tragen? Bringt mir Stamm für Stamm weise, verständige und angesehene Männer her, dass ich sie zu euren Vorgesetzten mache. Da antwortetet ihr mir und spracht: Das ist gut, was du da angekündigt hast. Da wählte ich unter euch weise und angesehene Männer aus und machte sie zu euren Vorgesetzten als Oberste über 1000, als Oberste über 100, als Oberste über 50, als Oberste über 10 und als Amtleute in euren Stämmen. Und ich gab zu derselben Zeit euren Richtern folgende Anweisung: Verhört eure Volksgenossen und fällt gerechte Urteile, sei es, dass jemand mit einem seiner Volksgenossen oder mit einem Fremdling einen Streit hat. Seid unparteiisch im Gericht, hört den Geringsten an, wie den Größten. Scheuet euch vor niemand, denn das Gericht ist Gottes. Aber die Streitfälle, die euch zu schwer sind, lasst an mich gelangen, damit ich Verhör darüber anstelle. So gab ich euch damals Anweisung in Betreff alles dessen, was ihr tun solltet. Sodann brachen wir vom Horeb auf und durchzogen dem Befehle Jahwes, unseres Gottes, gemäß auf dem Wege nach dem Amoritergebirge jene ganze große und furchtbare Steppe, die ihr gesehen habt. Und als wir nach Kades Barnea gelangt waren, da sprach ich zu euch: Ihr seid nun beim Amoritergebirge angelangt, das uns Jahwe unser Gott verleihen will. Du siehst, das Land ist dir jetzt von Jahwe, deinem Gott, übergeben, ziehe hin, es in Besitz zu nehmen, wie dir Jahwe, der Gott deiner Väter, geboten hat. Sei ohne Furcht und unverzagt. Da tratet ihr alle zu mir heran und spracht: Lasst uns Männer voraussenden, dass sie uns das Land erforschen und uns Bescheid zurückbringen über den Weg, auf dem wir hinaufziehen sollen, und über die Städte, zu denen wir gelangen werden. Da mir der Vorschlag gut schien, nahm ich aus euch 12 Männer, einen von jedem Stamme. Die zogen geradewegs ins Gebirge hinauf, gelangten bis zum Tale Eskol und kundschafteten das Land aus. Auch nahmen sie etliche von den Früchten des Landes mit sich und brachten sie zu uns herab. Und sie gaben uns Bescheid und sprachen: Das Land ist schön, das uns Jahwe, unser Gott, verleihen will. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und widersetztet euch dem Befehle Jahwes, eures Gottes. Ihr murrtet in euren Zelten und spracht: Aus Hass gegen uns hat uns Jahwe aus Ägypten weggeführt, um uns den Amoritern auszuliefern, damit sie uns vertilgen. Wohin ziehen wir denn sonst? Unsere eigenen Volksgenossen haben uns allen Mut genommen, indem sie sprachen: Leute sind es, die größer und von höherem Wuchse sind als wir, Städte, die groß und himmelhoch befestigt sind, und sogar Enakita haben wir dort gesehen. Da sprach ich zu euch: Entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Jahwe, euer Gott, der euch voranzieht, wird selbst für euch streiten, ganz so, wie er euch in Ägypten sichtbar beigestanden hat, und in der Steppe, die du gesehen hast, wo dich Jahwe, dein Gott, getragen hat, wie einer sein Kind trägt, auf dem ganzen Wege, den ihr zurückgelegt habt, bis zu eurer Ankunft an diesem Orte. Aber trotz alledem hattet ihr kein Vertrauen zu Jahwe, eurem Gotte, der euch auf dem Wege voranzog, um euch einen Lagerplatz auszusuchen, des Nachts im Feuer, damit ihr sehen könntet auf dem Wege, den ihr ziehen musstet, und tagsüber in der Wolke. Als Jahwe eure Reden hörte, wurde er zornig und setzte den Schwur, nicht ein einziger von diesen Männern, von diesem bösen Geschlechte, soll das schöne Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, soll es zu sehen bekommen, und ihm und seinen Kindern will ich das Land geben, das er betreten hat, weil er Jahwe vollen Gehorsam bewiesen hat. Auch auf mich zürnte Jahwe um euretwillen, so dass er sprach, auch du sollst nicht dorthin gelangen. Josua, der Sohn Nuns, der dein ständiger Diener ist, er soll hineingelangen, ihm sprich Mut ein, denn er wird es unter die Israeliten verteilen. Eure Kleinen aber, von denen ihr sagtet, sie werden eine Beute der Feinde werden. Und eure Söhne, die heute noch nicht zwischen Gut und Böse zu unterscheiden wissen, sie werden hineingelangen, ihnen werde ich es geben, und sie sollen es in Besitz nehmen. Ihr aber macht kehrt und brecht auf in die Steppe auf dem Wege zum Schilfmeer. Da antwortetet ihr und sprach zu mir, wir haben uns gegen Jahwe versündigt, wir wollen nun doch hinaufziehen und kämpfen, ganz wie es uns Jahwe, unser Gott, befohlen hat. Und ihr gürtetet euch insgesamt eure Waffen um und zogt leichtsinnigerweise hinauf ins Gebirge. Da sprach Jahwe zu mir, sage ihnen, zieht nicht hinauf und wagt keine Schlacht, denn ich bin nicht unter euch, sonst werdet ihr von euren Feinden eine Niederlage erleiden. Ich redete euch zu, aber ihr hörtet nicht, sondern widerspenstig gegen den ausdrücklichen Befehl Jahwes zogt ihr vermessenen Sinnes hinauf ins Gebirge. Da rückten die Amoriter, die auf jenem Gebirge wohnten, aus euch entgegen, verfolgten euch so hartnäckig wie Bienen und versprengten euch in Seil bis Horma. Zurückgekehrt jammertet ihr vor Jahwe, aber Jahwe achtete nicht auf euer Wehklagen und hörte nicht auf euch. Ihr musstet in Kades die lange Zeit, die ihr dort wart, verweilen.